ARD. Achtung, Achtung. Jetzt. Ich kann ohne Hörspiel nicht leben. Das ist eben einfach meine Welt. 100 aus 100. Die Hörspiel-Collection mit Nora Gomringer und Jörg Albrecht. Hallo, wir hören Hörspiele aus 100 Jahren Hörspielgeschichte, präsentieren die Perlen daraus, Hörenswertes, Nachhörenswertes, Wunderliches. Lieber Jörg, ich glaube, du hast was Frostiges mitgebracht auf unser Lauschesofa heute. Ja, zumindest vom Setting her. Mhm. Das Stück heißt Station D im Eismeer und stammt aus dem Jahr 1950, produziert hat das Ganze der Bayerische Rundfunk. Und ja, es ist so eine richtige Männerriege, die das Stück gemacht hat. Also Text Hans Braun, Regie Heinz-Günther Stamm, die Komposition ist von Joachim Faber. Und es sprechen auch drei Männer, nämlich Karl Wehry, Ernst Schlott und Alois Maria Gianni. Mhm. Und ja, es ist so eine Männer-Abenteuer, aber auch Depressionsgeschichte. Ein erstmal sehr beklemmendes Setting, drei Männer sind auf einer Station im Polareismeer stationiert, also müssen dort arbeiten. Das Ganze geht auch mit so einer dramatisch dreuenden Musik los. Wir hören aber auch Funktöne. Dann bekommen wir eigentlich diese Gemeinschaft damit, nämlich den Ältesten, das ist Wladimir. So ein gütiger Älterer, ne? Genau, dann den mittleren Gregor und den jüngsten Knut. Wir erfahren, dass alle schon 3 Jahre dort sind und es geht darum, dass immer eine Person pro Jahr abgelöst wird und wieder nach Hause darf. Wobei wir dann auch erfahren, dass Wladimir schon sehr lange da ist und im Grunde immer wieder zurücktritt für andere, damit die raus können. Und jetzt ist die Situation, dass eben Gregor raus soll und ein Luftschiff ihn letztlich abholen soll, weil das Schiff, das ihn eigentlich holen soll, nicht durchkommt. Genau, das ist schon dramatisch im Ganzen und das steigert sich dann auch im Laufe des Stücks. Kannst du dich erinnern, wir hatten doch ein Stück besprochen, in dem es um einen Leuchtturm auch ging. Ja, genau. Das ist der Weg in die Freiheit. Der Weg in die Freiheit, vielen Dank. Da an diese Einsamkeitskonstrukte und das Aufeinandersitzen und miteinander ringen, da hat mich das dran erinnert. Ja. Und ich habe so überlegt, 1950, die Ohren von Hörerinnen und Hörern 1950, die müssen da anders drauf reagiert haben, weil letztlich sind das ja auch die Szenarien, die sie vor ein paar Jahren noch in den Schützengräben hatten, an sehr einsamen Posten, vielleicht eben in Kriegsgefangenschaft oder auch zurückkehrend. Ich glaube, das hat eine ganz andere und starke Wirkung gehabt in den 50ern, als man es gehört hat. Ja, es ist ein Kammerspiel im besten Sinn, also wirklich dramatisch gespielt. Für unsere Ohren vielleicht manchmal eben so ein bisschen übertrieben, weil der Schauspielstil sich ja auch einfach geändert hat im Laufe der Zeit. Aber ich musste auch an Der Weg in die Freiheit denken. Für mich ist der Unterschied, dort gibt es ja zwei Männer und eine Frau. Und die Frau ist ja so eine Mischung dort in dem Stück, so ein bisschen femme fatale irgendwie, also nicht wirklich, aber sie ist ja so der Faktor, der dazukommt. Und hier ist eigentlich das, was von außen kommt, dieses Luftschiff, was aber dann letztlich ja auch die Rettung nicht bringt. Ich glaube, so viel können wir schon verraten. Und es bleibt dieses Triumvirat der Männer. Ja, wobei Triumvirat ist das falsche Wort, weil da steckt irgendwie auch wir, also Kraft und so drin. Ja. Hier ist es auch tatsächlich eine Geschichte, die mit Depressionen umgeht. Also wie ist diese Situation vor Ort zu erleben, zu verpacken, die Isolation, das weit weg sein von der Familie. Es wird dann auch angedeutet, dass es da Verstrickungen gibt, dass Gregor gar nicht freiwillig hier ist, sondern dorthin gekommen ist, um seine Familie zu schützen. Also es deuten sich irgendwie auch so gesellschaftspolitische Dinge im Hintergrund an, aber vor allem geht es um diese Beklemmung. Ja, aber auch die Güte und die Hinwendung, sprich, also vielleicht sollte man das gar nicht den Hörern vorgeben und vorerzählen, aber es gibt dann einen großen Akt, der Nächstenliebe. Und ich fand es spannend und habe so daran gedacht, dass sich heutzutage nichts mehr im Eismeer abspielt, sondern alles im All. Also diese Art von Einsamkeitsballaden und Auseinandersetzungen, die haben wir jetzt erzählt auf Raumstationen, auf denen eben auch nur 2, 3 Leute manchmal rumschwirren um Planeten. Ja, und habe gedacht, die Exploration hat sich wirklich exponentiell verschoben. Ja, ist noch 50er Jahre, in den 60ern fängt das an, sich ins All zu verschieben mehr. Ne? Ich musste auch natürlich an das Stück SOS Rau Rau Feun denken, das wir auch hier im Podcast haben, wo es ja auch um die Rettung durch ein Luftschiff auch im Eis in der Arktis geht. Und ist für mich wie auch das Gegenstück dazu. Also dort bei